Test 1, Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Was ist denn los, Lisa? Wieder Streit mit deinem Vater? Diesmal habe ich mich mit meiner Mutter gestritten. Sie war ganz böse und hat gesagt, schau mal, dein Bruder ist immer so ordentlich und bei dir im Zimmer ist alles so unordentlich. Ja, und dann haben wir uns gestritten. Komm, beruhige dich. Morgen hast du es wieder vergessen.